trotz Hetze und Verbote. Wir kämpfen im Widerstand. Ja, wir sind Skinheads und wir kämpfen für unsere Rechte. Wir sind Straßenkrieger.